Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 19, 2018, Episode 569, die Akte Twitter. Ja, ein großes Thema die Woche. Das war zuerst gar nicht so überschaubar, was das für Ausmaße hat, war ja das Passwortproblem, ja, bei Twitter. Twitter hat empfohlen, die Passwörter zu ändern, denn es ist ein Bug gefunden worden in dem internen Log bei Twitter sind die Passwörter unverschlüsselt, ja, aufgetaucht und waren somit natürlich, sagen wir mal, greifbar für mögliche Hackerattacken. Ja. Also Twitter hat es dann gesagt, okay, ist gut, ist nichts passiert, wir hatten keinen Hack, aber jetzt vorsichtshalber die Passwörter ändern. So weit, so gut. Ich habe ehrlich gesagt noch drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt machen soll. Dann allerdings nach einem Tweet von Kim.com ist mir ein Lichtchen aufgegangen. Was zum Henker haben denn unverschlüsselte Passwörter im Log von Twitter zu suchen? Und die Auswirkungen da sind ja viel höher. Nicht nur, dass jetzt die für Hacker einsehbar waren, die waren ja auch für Twitter-Mitarbeiter einsehbar. Und natürlich auch für, ihr ahnt es schon, natürlich die Behörden. Ja, denn man vermutet schon längere Zeit, was heißt man vermutet? Das hört sich so verschwörungsmäßig an. Nein, es ist ja Pflicht, dass die Firmen mit den Behörden zusammenarbeiten. Wenn jetzt also hier so ein Log auftaucht und dort stehen Passwörter drin, die unverschlüsselt sind, dann ist das schon, ja, eine ziemliche Garantie dafür, dass einige Regierungsstellen jetzt eure Passwörter in Klartext vorliegen haben. Und das ging sogar noch weiter. Der Inquisitor, spekuliert dann noch etwas weiter, dass das sogar möglicherweise Absicht der US-Regierung, könnte man ja nicht sagen, ne? Aber ich sag mal, den US-Diensten war, um eben an die Passwörter heranzukommen. Es gibt sogar Aussagen, ja, von sogenannten Undercover-Reportern, ja, beim Projekt Veritas, die knallhart gesagt haben, nach einem Interview mit dem Sicherheitsingenieur Clay Haynes, ja, der hat gesprochen über die Twitter-User-Daten, ja, und der Zusammenhang zu diesen Ermittlungsbehörden in den USA. Der hat knallhart gesagt, also wie gesagt, ein Sicherheitsingenieur, Clay Haynes bei Twitter, hat gesagt, dass was Twitter tun kann auf ihrer Seite, ziemlich beängstigend ist. Er sagt selbst, wir haben vollen Zugriff auf jeden einzelnen Account für jede einzelne Person, jede einzelne Direct Message, jede einzelne gelöschte Direct Message und auch jede einzelnen gelöschten Tweet. Und er sagt auch, dass er sagen kann, ganz genau, wer sich wann wo eingeloggt hat, mit welchem Usernamen und welchem Passwort und wann die Passwörter zum letzten Mal geändert worden sind und so weiter. Es ist sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr, sehr creepy, sagt er. Big Brotherish, meint er. Und das heißt, ja, Oder da schloss man dann drauf, dass Haynes damit impliziert hat, dass die Twitter-Passwörter gar nicht verschlüsselt waren. Dies hier ist ein neuerer Hinweis darauf, dass möglicherweise die Twitter-Passwörter gar nicht verschlüsselt sind. Schon könnten die nämlich auch gar nicht unverschlüsselt im Log auftauchen. Das müsst ihr mal zu Ende denken. Ja? Wenn unverschlüsselte Passwörter in einem Log auftauchen, heißt es, dass die Passwörter vorher nicht verschlüsselt waren. Ja? Und das ist äußerst schlecht. Ja? Damit haben eben die Behörden uneingeschränkten Zugriff darauf. Sehr, sehr heftig. Und das stellt hier natürlich auch wieder die Frage, ob man bei Twitter überhaupt noch aktiv sein soll. Ja, aus anderen Gründen habe ich ja seit einigen Wochen keinen aktiven Twitter-Account mehr. Jedenfalls schaue ich da nicht mehr nach. Ja. Ein paar Sachen werden noch gepostet, klar. Öffentliche Sachen. Aber hier stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das überhaupt noch vertretbar ist, einen Twitter-Account zu haben. Ich finde am gruseligsten die Tatsache, dass auch gelöschte Tweets und gelöschte Direct Messages noch verfügbar sind und noch eingesehen werden können. Nach Aussage von dem offenbar alle. Das ist schlecht. Denn oftmals hat man mal was geschrieben, was man schon ja, nach ein paar Minuten bereut hat und hat es dann wieder rausgelöscht. Wenn das alles drin ist, was jemals getippt wurde, na dann gute Nacht. Das ist echt übel. Das ist wirklich übel. Und dieses Problem mit diesen, sagen wir mal, mit diesem Log-Bug, wo ich mir überhaupt die Frage stelle, inwiefern das überhaupt ein Bug dann ist, das Problem tut natürlich eine ganze Welle lostreten bei mir, wo ich drüber nachdenke, Mensch, was machen die dort eigentlich mit den Daten? Hm? Meiner Meinung nach ein eklatanter Verstoß gegen alle Datenschutzbestimmungen, die man sich nur vorstellen kann. Ein Freifahrtschein für die Behörden, ich weiß nicht, ob das dürfte selbst in den USA nicht okay sein, ja. Und selbst wenn es in den USA okay ist, ist das mit dem europäischen Datenschutzrecht überhaupt nicht zu vereinbaren. Und wie es nach dem 25. Mai aussehen soll, wo ich ja selbst schon Angst habe, ne, was da auf uns alle zukommt, ja, ob wir dann überhaupt noch irgendwas machen können im Internet, mal so gesagt, ohne mit einem Bein im Knast zu stehen, dann frage ich mich, wie Twitter überhaupt nach dem 25. Mai den Dienst überhaupt noch anbieten soll in Europa. Ja. Also da wäre höchstens noch hier so ein Schutzdenken der EU, der Verantwortlichen bei der EU, würde dann Twitter sichern. Ja. Eigentlich müsste hier die EU Twitter dicht machen am 25. Mai. Nicht nur, aber spätestens nach diesem Vorfall da. Ja. Was ist nur los? Leute, also ich meine, ich habe ja schon gewusst, dass Twitter ein Haufen Mist ist. Ja. Das haben die seit 2016 eindrucksvoll demonstriert, ja, wie man schamlos Meinungen zensiert. Aber da sind sie ja in guter Gesellschaft übrigens. Ja. Sage ich gleich noch was dazu. Das geht dann entschieden zu weit. Eine Schande ohnesgleichen. Und damit ist der ehemalige Garant für freie Meinungsäußerung jetzt letztendlich zu einem Überwachungstool geworden, das nicht nur zensiert, sondern auch noch denunziert. Und damit sollte eigentlich dieser Dienst von niemand mehr genutzt werden. Ja, ganz einfach. Ja. Ja, in guter Gesellschaft, ihr vermisst vielleicht heute das Thema Republika. Da werde ich auch nichts weiter drüber sagen. Nur eins, nach dem, was ich so gelesen habe über die Rede von dem Organisator, muss ich schon sagen, wer offen Zensur von anderen Meinungen fordert, der wird eine Welle lostreten, die wieder zurückschwappt auf einem selbst. Eine Schande, die Republika und die selbstdarstellerischen Partizipanten da drin, ja, sind einfach eine Schande für die freie Meinungsäußerung überall auf der Welt. Unglaublich. Damit hat sich die Republika endgültig über den Jordan geschossen. Was ist das überhaupt noch? Keine Ahnung. So. Das war das Erste, das Letzte, was ich zur Republika gesagt habe, diesmal. Also, kann man vergessen. Was war denn noch Interessantes passiert? Viel interessanter als so selbstdarstellerische Dinge sind zum Beispiel die .app-Domains von Google. Google beginnt nämlich jetzt mit der Herausgabe von diesen. Und Entwickler, App-Entwickler, die sich eine sichern wollen, die sollten ganz, ganz schnell auf diesem sogenannten Vorschauprogramm bei Google sich anmelden oder Early Access Program, wie es ja nennt. Bis zum 7. Mai. Ja, also, ja gut, ja, mit dem Podcast dürfte es nicht mehr lang sein. Es ist ja heute schon der 7. Mai. Ich weiß nicht mehr, das Datum hier, ne? Also, bis heute hättet ihr euch anmelden können. Sorry, ne? Ich leg deswegen die Sendetermine nicht um, ne? Aber ab morgen gibt's bereits die, also am 8. Mai gibt's bereits die Domains offiziell zum Kauf. Damit, ja, kann dann natürlich jeder so eine Domain sichern. Also, wenn ihr nicht eine Marke eingetragen habt über eure App, dann ist es natürlich klar, dass diese .app-Domain von jedem anderen auch registriert werden kann. Ja. Ja, 25 Millionen hat übrigens Google bezahlt für die Exklusivrechte zu der .app-Top-Level-Domain und die können die jetzt selbst vermarkten. Ab morgen ist übrigens dann die Domain über alle normalen Domain-Provider verfügbar. Also man muss die nicht unbedingt direkt bei Google ordern, aber sie gehört Google und kann dann dort eben genutzt werden. Meiner Meinung nach ist das für die 25 Millionen, ja, würde ich schon fast sagen, ein Schnäppchen, weil die Domain.app wird vielleicht möglicherweise ein Synonym dafür sein für die Apps allgemein, ja, wenn wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und dass die Google hat, das ist schon gut, ja. Das ist nicht schlecht für Google. Frage ist natürlich, ob die nicht irgendwann auch die rausgeben müssen, ja. Man denkt ja jetzt erstmal im ersten Moment, naja, es ist Google, das heißt, die Android-Apps werden darunter angeboten werden, aber das ist ja nicht gesagt. Also erstmal macht Google sowas nicht. Ja, die beschränken, das heißt, jeder iOS-App-Programmierer kann natürlich auch eine .app-Domain registrieren für seine App, ist ja klar. Ja. Damit wird sich vielleicht das nächste Problem gar nicht erst stellen, denn wenn tatsächlich Google das nur für seinen App-Store, für seinen Play-Store nutzen würde, beziehungsweise freigeben würde, käme es sicherlich auch irgendwann zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, ja. Aber wie gesagt, das kann ich mir gar nicht erst vorstellen. Google vergibt ja diese Domains offenbar auch an Nicht-App-Entwickler. Ja, also jeder kann eine .app-Domain registrieren lassen, kein Problem. Über die verschiedenen Registrare. Nur eben, man kann davon ausgehen, falls eine Marke, eine geschützte Marke für eine App existiert, dass dann auch diese Domain schnell wieder aberkannt wird und möglicherweise dem Programmierer zugesprochen wird. Wird nicht viel bringen, wenn man sich jetzt irgendeine bekannte App oder einen bekannten App-Namen registrieren lässt. Da wird wahrscheinlich auch Google dann nicht mehr zugucken. Ja. Gut, so soll das sein. 20 Dollar wird es wahrscheinlich so kosten, ne? Weiß man nicht genau, also gar nicht schlecht. Ne? Gibt übrigens schon die get.app Website, da kann man sich dann noch genauer informieren darüber. was es denn für Domains überhaupt noch gibt. Ja, ja, nicht schlecht. Gut, hoher Lebensstandard macht nicht immer zufriedener. Ja, manchmal habe ich so Momente, ja, dann gucke ich aus dem Fenster und denke, oder was heißt aus dem Fenster, dann gucke ich, vor allem wenn ich unterwegs bin, ja, beim Geocachen und so weiter, dann gucke ich so in die Ferne, ja, und denke manchmal darüber nach, was für einen unverschämt hohen Lebensstandard wir haben. Ja. Und ja, gerade letztens habe ich wieder dann hier aus dem Fenster gestarrt, ne, habe mir elektronische Chill-Out-Musik von Google Play Music über das Google Home abspielen lassen, ja, einen Grüntee getrunken von Tausenden von Kilometern weit weg aus Darjeeling, Indien, ja, und habe darüber nachgedacht, bis zu dem Zeitpunkt, ja, was ich denn jetzt gleich an der PlayStation 4 zocke. Ja, und dann ist mir mal wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne? Was für ein geiles Leben, ja, wir doch haben. Und wir sollten zufriedener sein eigentlich. Ja? Stattdessen sind unsere Politiker, aber auch wir selbst, nicht müde, bei jeder Gelegenheit Angst, Hass zu schüren, ja. Und sogar Kriege anzufeuern, ja. Letzteres vielleicht nicht wir selbst, aber unsere gewählten Vertreter, ja. Die mit Rhetorik, im Kalten Krieg wieder ein Feindbild hochbeschwören, ohne anscheinend über die Folgen nachzudenken, was passiert, ja. Dass wir in den 80ern sehr viel Glück hatten, dass wir überhaupt noch weiter existieren konnten. Und jetzt wird das alles schon wieder aufs Spiel gesetzt. Ich frage mich manchmal, wieso? Na, warum? Geht es uns noch nicht gut genug? Wollen wir noch mehr haben? Warum geben wir anderen Ländern nicht genau dasselbe, dieselbe Chancen, die wir auch haben? Nur weil uns vielleicht das ein oder andere da nicht passt. Ja, bei uns hat es auch vielen anderen mal nicht gepasst und mussten sich damit abfinden. Wenn sie sich nicht damit abgefunden hätten, dann gäbe es uns heute nicht mehr. Ja, also das darf man nicht vergessen immer. Ja. Und ja, ich weiß, das ist wieder sehr, sehr tiefgründig und philosophisch, was natürlich auch wieder sehr viel Gegenreaktionen, sage ich mal, oder gegen Gedanken hervorrufen könnte. Ja? Denn zu allem, was man so übergreifend philosophisch sagt, kann man auch banale Antworten geben. Ja? Ich glaube, hier wäre zum Beispiel eine Antwort, die Tatsache, dass es uns so gut geht, ja, wäre, ist ja nur deswegen so, weil es früher mal Kriege gab. Ja, das mag zwar so stimmen, aber es rechtfertigt noch lang nicht, wenn man schon so einen hohen Lebensstandard hat, dass dann wieder alles aufs Spiel gesetzt wird, wegen solcher Kriegsrhetorik. Ja. Und ich denke, wir sollten im 21. Jahrhundert ziemlich schnell lernen, was, dass man sich jetzt hier nicht mehr auf so ein kaltes Kriegsszenario verlassen kann. Ja, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, ja, so geht das nicht mehr. Das wird ganz, ganz schnell ins Auge gehen, weil die Grenzen zwischen Gut und Böse schon längst verwischt sind. Ja, was hat das alles mit Tech und Web zu tun? Ja, das kann ich sagen. Unser Lebensstandard hat erst das ermöglicht, was wir uns in den digitalen Medien aufgebaut haben, ja. Das wäre so nicht möglich gewesen, wenn wir ums Überleben kämpfen würden. Solch ein technologischer Fortschritt ist nur dann möglich, wenn, außer natürlich technologischer Waffenfortschritt, ne, ist nur dann möglich, wenn wir zufrieden sind. Das heißt, wenn wir uns keine Gedanken machen müssen über existenzielle Fragen. Ja? Wenn ich wenn jemand nachdenken muss, wie er denn morgen sein Essen auf den Teller bekommt, der wird nicht drüber nachdenken, wie das mit seinen Daten oder mit dem Datenschutz ist, zum Beispiel im Internet, oder was für Sachen man vielleicht in 20 Jahren hat, ja, oder was für Vorteile eine KI bringen kann oder ähnliches, ja, eine echte KI, meine ich. Das wird nicht in der Gedankenwelt eines Menschen existieren, der um seine Existenz kämpft. Von daher ist es auch sehr, sehr wichtig, dass es uns gut geht. Ja? Ich weiß, die Menschen sind nie zufrieden. Das wird sich auch nie ändern. Da kann ich so viele philosophische Anfälle bekommen, ja, wie ich will. Das wird sich nie ändern. Das weiß auch schon der Dalai Lama. Ja? Der sagt, materielle Sachen sind nicht erfüllend. Ja. Wer viel hat, will mehr haben. Es ist immer so. Ja. Und deswegen ist es utopisch zu glauben, dass die Menschen zufrieden sind mit materiellen Sachen. Ja. Aber wie werden denn die Menschen zufriedengestellt? Religionen sind heute oder sollten heute auch ja nicht mehr die Quintessenz des Lebens sein. Ja, das wäre mindestens genauso gefährlich wie unzufriedene Menschen. Ja. Aber es könnte der intellektuelle Bereich vielleicht sein. Ja, wenn wir lernen, endlich auch tatsächlich andere Menschen zu akzeptieren, ja, und nicht nur einfach versuchen, wiederum anderen Leuten die eigene Sichtweise zu diktieren. Das wird nämlich im Desaster enden. Das kann man in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Das wird immer im Desaster enden, wenn man probiert, seine eigene Ideologie auf andere quasi drauf zu zwingen. Ja. Dann lieber andere Ideologien respektieren, akzeptieren, aber die eigene Ideologie vielleicht auch schützen. Ja, das ist vielleicht ein Rezept. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder in den Diskussionen allgemein vermisse, auch im Technikbereich. Ja. Wobei ich ja auch einer bin, der immer so mit Console Wars und Computer Wars, System Wars, ja, und Apple gegen Google und hin und her, ja. Aber ab einem gewissen Punkt muss man ja auch schon was sagen, dass solche Grabenkämpfen im Kleinen, teilweise lächerlich anmutenden Auseinandersetzungen, halt auch im Großen getragen werden. Und wenn man sich zurücklehnt und sich das anguckt, ist es eigentlich auch lächerlich. Ja? Ich habe letztens gerade wieder von jemand gehört, der sich das alles angeguckt hat, ja, so wie sich das so hochstilisiert hat in dem Syrienkrieg in den USA. Leute, es war kurz vor knapp, ja, wenn auch nur ein russischer Soldat bei dem letzten US-Angriff verletzt worden wäre, dann wäre es rund gegangen, Leute. Dann wäre es rund gegangen. Es war noch nicht mal mehr eine Minute vor 12. Es war schon fast 12. Das ist einigen Leuten wohl noch nicht so bewusst. Und dann hat er nur angeguckt, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Kindergarten, tja, leider ein Kindergarten mit schrecklich vielen Atomraketen. Mal drüber nachdenken. Gut, von dieser philosophischen Anwandlung komme ich jetzt wieder direkt, ja, zu etwas bodenständigerem, ja, nämlich vielleicht auch diesen Console Wars, ja, Discs versus Streaming, da bahnt sich ja schon wieder was an. Ja. Und der ehemalige PlayStation-Entwickler, der sieht es übrigens anders als viele Kollegen der Fachpresse und auch als ich das sehe. Ja. Der behauptet nämlich, dass die Discs, in welcher Form auch immer, bleiben und nicht weggehen. Nicht durch Streaming beziehungsweise durch Kauf online ersetzt werden. Ja, Streaming Bitte nicht verwechseln, Gaming im Streaming-Modus gibt es ja dieses Cloud-Gaming, wo quasi nur das Bild gestreamt wird sozusagen. Man hat das Spiel auch überhaupt nicht auf der Platte oder so, sondern es wird einfach nur ins Internet übertragen. Das ist eines, aber hier wird auch gemeint, die Spiele, die man online kauft, zum Beispiel im Play Store, im PlayStation Store, so, ja, müsst mal aufpassen, ne, mit diesen Begriffen, im PlayStation Store. Und da sehe ich das also ganz anders, wie dieser ehemalige Entwickler, Chefentwickler, ja, der PlayStation, der sagt, dass die Discs noch lange uns erhalten bleibt. Ja. Und man spekuliert ja, dass die PlayStation 5 so irgendwann 2020, 2021 kommt. Und die Fachpresse spekuliert da, dass dann eben gar keine Spiele mehr in Form von Discs zu kaufen gibt, sondern dass es alles online geht. Ja. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das passieren könnte. Es ist zwar nicht zwangsläufig der Fall, 2020, 2021 wird sicherlich noch genug Leute geben, die noch keinen Zugang haben zu schnellem Internet, sodass es für sich eher eine Qual ist, ein Spiel online zu kaufen. Ja. Ich sehe das ja auch. Allerdings, dieses Problem hat man bereits ja heute schon. Gerade letztens hatte ich wieder die PlayStation angeschaltet und dann habe ich ein 6 GB Update bekommen. Bevor ich das Spiel überhaupt spielen konnte, kriege ich ein 6 GB Update. Da spielt es ehrlich gesagt keine Rolle mehr, ob ich das Spiel, das war beim Spiel, das habe ich auch auf Discs, aber das spielt keine Rolle mehr. Ja, die Disc ist eigentlich nur zum Verifizieren da und zum Installieren der Grundfunktion, ja. Und der Content, der zum Beispiel erweitert wird, gepatcht wird und so weiter, der wird ja über Updates gezogen. Das heißt, ehrlich gesagt, ohne schnelle Internetverbindung kann man eigentlich gar nicht mehr vernünftig mit einer PlayStation spielen. Ja, ich habe zwar keine Erfahrung mit der Xbox One, aber ich denke, das dürfte dort ähnlich sein. Ja. Und das Problem ist, dann eben schon gar nicht mehr vorhanden. Also wer regelmäßig zig Gigabyte an Updates runterladen kann, der kann auch ein Spiel installieren online. Ja. Das ist wirklich keine Sache mehr. Ich würde ausrasten, wenn ich denke dran, ich hätte nur eine 16 Megabit Anbindung. Das wäre unmöglich. Da könnte ich ja nicht mehr spielen. Ja? Stell dir mal vor, ich schalte die PlayStation an, dann kriege ich 6 GB. Dann warte ich ja den ganzen Tag, möglicherweise sogar noch einen Tag mehr. Aber was soll denn das? Das geht natürlich nicht. Also von daher weiß ich nicht genau, ob das noch ein Argument ist. Und ansonsten, die anderen Argumente wie, dann kann man die Spiele nicht mehr weiterverkaufen, das ist auch nur für einen ganz geringen Prozentsatz der User überhaupt interessant. Ich habe das früher auch gemacht, Spiele wieder verkauft, und ich habe es jedes Mal bereut, nämlich dann, wenn ich einfach so ein Spiel mal wieder zocken wollte. Das hat dazu geführt, dass ich es mir manchmal sogar nochmal gekauft habe. Ja. Und manchmal auch dazu geführt hat, dass ich mich bis heute ärgere, weil es das Spiel nämlich nicht mehr gibt. Ja. Und ich habe die Dinger verkauft. Ja. Sehr, sehr, sehr schade. Und deswegen will ich das auch ehrlich gesagt nicht mehr machen. Ja. So sieht das aus. Naja, und dann haben wir natürlich noch die Geschichte mit dem Streaming, mit dem Cloud-Gaming, was ja auch schon von der PlayStation oder von Sony angeboten wird. Das kann man tatsächlich schon machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt genau heißt. Aber wenn ihr in eure PlayStation 4 reingeht, dann könnt ihr das auswählen und dann könnt ihr für einen monatlichen Betrag eben alle diese Spiele zocken, die in diesem Streaming Angebot drin sind. Es werden nur minimale Programmteile installiert und der Rest wird eben dann über die Cloud gestreamt. Also das scheint auch schon einigermaßen zu funktionieren. Ja. Mir ist es noch ein bisschen zu teuer, klar, aber es ist auf jeden Fall schon ein Wink in die Richtung. Ja, und ich denke, dass das auch noch stärker ausgebaut wird bis 2020 und vielleicht dann eben letztlich dazu führen wird, dass Spiele auf Discs gar nicht mehr für die neue PlayStation-Generation angeboten werden können. Mal sehen, wer recht hat, ob dieser PlayStation-Entwickler, der ehemalige oder ich, ja, wollen wir zeigen, das wird das Duell geben, ja, so, genau. Seht ihr, das sind so Probleme, die ich meine, die kann man eigentlich nur dann haben, diese Probleme, ja, wie man so schön sagt, die First World Problems, ne, wenn man sich über Existenz keine Gedanken machen muss, ne? Und da muss man auch immer vorsichtig sein, dass es so bleibt. Denn nur dann bleibt es eine friedliche Welt. Bitte nicht drüber nachdenken, wie man seine Sachen schützt. Sonst kommt man da zwangsläufig in so eine Haltung rein, ja, so einen Protektionismus, bei dem wir jetzt ja alle Zeuge sind gerade. Google soll Mails mit Verfallsdatum nicht für Regierungsaccounts anbieten. Eine interessante Forderung von so einem Aktivistenvereinigung, wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. Einfach nur Aktivisten, ja, haben eben von Google gefordert, dass sie diese Funktion abschalten für Regierungsaccounts. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob diese Forderung gerechtfertigt ist. Klar, man will natürlich die Regierung kontrollieren können, aber das ist ja eine Illusion. Ja, ganz einfach. Wenn irgendeine Nachricht nicht kontrolliert werden soll, dann wird die als geheim eingestuft und dann war's das. Ja, das ist vollkommener Unsinn. Und alles andere ist ja nur ein Zirkus. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Und ob das jetzt wirklich was bringt, vor allem wie das Google dann überhaupt machen sollte, die Accounts, werden die überhaupt klassifiziert? Weiß Google denn, wenn ein Regierungsaccount da geschaltet ist und können die dann anders behandelt werden? Werden die anders behandelt? Das sind interessante Fragen. Also ich meine, es gibt G Suite-Accounts, ja, die Business-Accounts, und es gibt die normalen Accounts für die normalen User. Und irgendwie eine weitere Unterscheidung gibt es zumindest nach außen hin nicht. Also stellt sich da natürlich die Frage, wie sieht es dann aus, werden die weiter unterteilt oder nicht? Ne? Und wenn ja, kann Google das dann überhaupt so freischalten? Ich hoffe, dass das nicht die Auslieferung der Funktion verzögert. Ja, auf die warten nämlich schon viele. Bisher ist bei Gmail zwar schon das neue Design angekommen, bei den allermeisten Leuten ist das neue Design angekommen, aber noch nicht die Funktion, um eben zum Beispiel, wenn man eine Nachricht schreibt, diese dann eben mit einem Verfallsdatum zu versehen. Das ist geplant, soll in den nächsten Wochen auch starten. Ich tippe mal, dass das vielleicht auch noch auf der Google I.O. vorgestellt wird. Ja. Übrigens, wenn ihr hier Themen vermisst, Google I.O. betreffend, die findet ihr jetzt anschließend im Uncast. Da habe ich einiges dazu zu sagen und ich stelle auch einige Forderungen. Nicht nur diese Aktivisten, ja, stellen da Forderungen an Google, sondern ich stelle auch Forderungen und zwar massive. Ja. Genau, aber ich glaube, ich bin nicht allein damit. Ja. So sieht es aus. Gut, war es eigentlich schon wieder für die Themen der Woche. Sonst war nichts Interessantes, meiner Meinung nach. Bleibt das wie immer das lustige Video der Woche. Diesmal habe ich etwas wieder von South Park drin. Ja. Was ist Shitter? Ja, Shitter, das ist die ultimative Antwort. Endlich muss man sich keine Gedanken mehr machen über unverschlüsselte Passwörter oder sonst was beim Social Media Network. Ja. Wir müssen einfach alle einsehen, wir werden sowieso kontrolliert. Also warum dann nicht sowas wie Shitter? Was es ist, seht ihr auf dem oder bei dem YouTube-Video. Genau. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochentisch. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr die Kommentare hinterlassen, entweder im Video oder im Diskussionsforum. Links und Informationen findet ihr unter wochentisch.thenetcast.com, wochentisch.thenetcast.com, bitte immer die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst leidet ihr woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.